Hierzu ein Beleg. Unter den uralten Mound Builders der Mississippi-Ebene befindet sich ein höchst seltsames religiöses Bauwerk, das in Gronaus Buch Amerika, Band 1, Seite 39, näher geschildert wird. Auf dem sogenannten Schlangenberg, dem Schlangenmount in Ohio, findet sich eine aus Steinen, Lehm und Asche geformte, riesige, 313 Meter lange, vielgewundene Schlange, die mit 25 Meter weit geöffneter Kinnlade ein riesiges, 40 Meter langes und 18 Meter breites Ei, einen aus gleichem Material hergestellten ringförmigen Wulst verschlingen will. Es ist dies die bildliche Darstellung des uralten arischen Glaubens, dass die Sonne des Nordens von einem großen Drachen in die Unterwelt hinabgezogen und dort während des Winters 3 Monate lang gefangen gehalten wird. Genauso wurde der ägyptische Gott Knuf gestaltet und in den Hieroglyphen dargestellt. Nach dem ägyptischen Mythos bedeutet das Ei das Weltenei, das aus dem Munde der Schlange, des Gottes Knuf, hervorging und woraus alle Dinge entstanden. Jene künstlerisch-plastische, überaus seltsam anzusehende Darstellung auf dem Schlangenhügel in Ohio ist mit Sicherheit als die ältere, die ägyptische als die jüngere zu bezeichnen. Beide Darstellungen besagen, dass Amerika und Ägypten schon im Dunkel der Vorgeschichte in Kulturbeziehungen standen, und zwar durch Atlantis. Auch in Argyllshire, England, wurde ein solcher Schlangenhügel gefunden. Seltsames sagt uns ferner die Kulturgeschichte der Inkas. Man fand bei ihnen Festungen, welche aus riesigen Steinen, die bis 14.000 Kilo wogen, erbaut waren. Das Hinbringen dieser gewaltigen Gewichtsmassen zur Baustätte ist uns bis heute unerklärlich geblieben. Selbst den Technikern der Neuzeit ist es rätselhaft, wie die zweifellos aus der Atlanta-Zeit stammenden 200 Tonnen schweren Monolithen in den Sonnenheiligtümern am Titicacasee 40 bis 50 Meilen weit fortgeschafft und aufgerichtet werden konnten. Vermutlich war den Aias die Aufhebung der Schwerkraft bekannt. Nur dadurch wäre die Aufstellung der riesigen Wackelsteine in Chile und Peru und in Deutsch-Österreich einwandfrei zu erklären. Vielleicht auch waren diese Bauten Werke riesiger Vormenschen, von denen die Bibel übereinstimmend mit den arischen Heiligen Schriften spricht. Es ist natürlich, dass die Atlanta auch den in den Vulkangebieten massenhaft vorkommenden Schwefel und Salpeter und das dort zutage tretende Erdöl gekannt und verarbeitet haben. Die Farbenindustrie der atlantischen Kolonie Ägypten, welche die unsrige in Bezug auf Schönheit und Dauerhaftigkeit der Farben weit übertraf, stellte mit Vorliebe das Zinnoberrot her, zu dessen Herstellung Schwefel und Quecksilber gehört. Schwefel- und Salpetersäure muss auch in der chemischen Industrie der Atlanta verwendet worden sein. Wenn nun schon die alten Ägypter und Chinesen das Pulver, eine Mischung von Schwefel, Salpeter und Kohle und eine Art griechisches Feuer zu Feuerwerkszwecken benutzten, so ist anzunehmen, dass ihre Kenntnisse aus dem arischen Mutterlande Atlantis stammten. Es lässt sich daher mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit behaupten, dass auch die Aias das Pulver bereits kannten und anwendeten. Nur so ist es verständlich, was uns der Geschichtsbericht von Atlantis in der Johannesoffenbarung an verschiedenen Stellen merkwürdigerweise kundgibt. Nach der Johannesoffenbarung 9, 14 bis 21 besaßen die Asen eine Art Kanonen, und zwar 3 in Form von Rossen und Schlangen. Vergleiche die Feuerschlangen des Mittelalters und die Schlangen des Moses. Aus ihrem Munde gingen Feuer und Schwefel und Rauch, die den dritten Teil der Niederrassigen töteten und vielen Schaden verursachten. Zweifellos haben sich die Asen dieses Geheimnisses der Pulverbereitung gegen die Anzahl vielmals größeren Menschentiere bedient. Kapitel 20.9 berichtet, dass die Asen bei einem Angriff von Heeren aus allen Himmelsrichtungen auf das Heerlager der Heiligen und die geliebte Gottesstadt Feuer aus dem Himmelsberge fallen und die Heiden verzehren ließ. Auch das Niederrassentum kam wahrscheinlich durch die vaterlandsverräterischen Priester in den Besitz des Geheimnisses und verwendeten es gegen die Heiligen Gottes, die Arier auf Atlantis, siehe Johannes Offenbarung 13, 13. Auch die Johannes Offenbarung 9, 1 bis 11 scheint diese Kanonen zu beschreiben. Vergleiche hierzu auch Psalm 46, 10. Alle Sagen des Altertums sind mehr oder weniger treue geschichtliche Erinnerungen. Wenn nun die Mythologie der alten Kulturvölker berichtet, dass ein Gott, Thor, Zeus, Jupiter, Intra und so weiter, den Blitz in der Hand trägt, so mag dieser Sage die geschichtliche Tatsache zugrunde liegen, dass einer der atlantischen Könige, Thor, das Geheimnis der Kanonen kannte und diese im Kampfe gegen das Heidentum anwendete. Von allen Kennern der altägyptischen Kultur wird bestätigt, dass diese gewissermaßen als fertig nach Ägypten hereingesprungen kam. Dies lässt sich nur dadurch erklären, dass Ägypten eben eine Kolonie der germanischen Atlanter war, die dorthin ihre aufgeblühte Kultur verpflanzten, so wie die Engländer die Neugermanische nach Australien. In den Jahren 1851 bis 54 wurden bei Memphis und Heliopolis Bohrversuche gemacht und in einer Tiefe von 20 bis 25 Meter Knochen, Backsteine, Töpferwaren usw. so gefunden, deren Alter auf 18.000 bis 40.000 Jahre geschätzt wird. Diogenes Laertius setzt die ägyptischen astronomischen Berechnungen auf 48.863 Jahre zurück. Und Martianus Capella schrieb, die Ägypter hätten über 40.000 Jahre Astronomie studiert. Weiterhin berichten uns Buchüslener Bilderschriften, siehe Vendrin, das entdeckte Paradies, Seite 235, dass schon vor 45.000 Jahren Germanen mit Ägypten lebhaften Verkehr zur See gepflogen haben. Wenn nun die ägyptische Kultur nachweislich schon ein so hohes Alter aufzuweisen hat, wie hoch muss dann erst das des atlantischen Mutterlandes gewertet werden? Und wenn die ägyptische Kultur schon einen so hohen Stand aufzuweisen hatte, wenn man in Ägypten schon Elektrizität, Blitzableiter, die Bereitung von Ölen aller Art, von Bier, Seifen, Glycerinöl, Papier, Glas, Parfüm kannte, wie hoch muss da der Stand der industriellen Technik erst im Mutterlande Atlantis gewesen sein? Wenn der Anthropologe und Rassenforscher nachweist, dass der Germane der geborene Landwirt und Gärtner, Tier- und Pflanzenzüchter ist, so ist es glaublich, was Plato über die hohe Entwicklung der Landwirtschaft und Gärtnerei auf Atlantis sagt. Dort blühte die Zucht der Haustiere, insbesondere des edlen Pferdes. Nicht umsonst wird Poseidon geschildert, wie er als Herrgott auf einem mit Pferden bespannten Streitwagen fuhr. Auf einem Stadion in der heiligen Stadt des atlantischen Herrn und Königs fanden nach Plato Pferderennen statt.